Projekt, Projekt und Streak, entwickelt im Kern von Josh, Ricky und Josi, das Wissen fern. Fernsicht durch die Augen der Agency, Central Intelligence Agency, wo das Licht nicht hinfindet. Wir forschen in die Weiten, was uns verborgen, im Herzen der Dunkelheit blühen die Sorgen. Die Defense Intelligence Agency, die Karten bereit, mit Joscha, ihr und Josephine, Ricks in der Zeit. Psychische Kräfte, wir stärken die Macht, auf Mission für die Freiheit, in der Dunkelheit wacht. Fernsicht durch die Augen der Agency, Central Intelligence Agency, wo das Licht nicht hinfindet. Wir forschen in die Weiten, was uns verborgen, im Herzen der Dunkelheit blühen die Sorgen. Wir verteidigen das Volk, die Bedrohung ist klar, mit Visionen und Träumen, ihr Einfluss ist wahr. Strategien entwickeln, in der Nacht sind wir wach, für das Wohl der Nation durchbrechen wir jede Macht. Josh und Josi führen uns, wir verlieren nicht. Wissenschaft und Agency, Hand in Hand, Projekt on Streak, das Vertrauen neu entbrannt. Fernsicht durch die Augen der Agency, Central Intelligence Agency, wo das Licht nicht hinfandet. Krachen.